SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Okay, wir haben immer noch Winter, ist schon klar. Aber heute ist es schon außergewöhnlich freezy hier im Club Land Schweiz, oder? Wow, sehr unangenehm. Gut, da gibt es nur eins, nämlich fantastische, bunte und warme elektronische Klänge. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentlix, ich bin zuständig für alles Elektronische hier am Wochenende. Und heute zu oben nach dem Thema, oder frei nach dem Thema, Kings, Epox and Toccata. Ich habe hier fantastische Sounds aus Stuttgart mitgebracht, nämlich im Sole Essigny, eine neue EP. Die hat natürlich auf seinem eigenen Label released, namens Parkett. Weiter habe ich hier Technoidi-Sounds aus Prag, und zwar von Kevin Jost. Und einer der Featured Acts der Woche ist der King Unique. Ja, 2006 hat er riesige Hits produziert, vor allem so im Tech-House- und Dark-House-Sektor. Dirty ist ein Track, der tut auch noch nach über 10 Jahren nachklingen in den Clubs, aber mit seiner neuen EP, respektive mit seinem neuen Remix von der Jeremy Holland, lässt er so die Golden Rave Days aus den 90er Jahren wieder aufleben. Wie das klingt, das erfährst du heute oben bei mir. Jetzt fangen wir gerade an, und zwar mit einer sehr feinen, sehr sensiblen und eben auch noch schön warmen Nummer, und zwar vom ukrainischen Label A Dear A Dear. Produziert hat der Track der Adrian Roma und heisst heute Meiner. Schön, reise ich mit. Viel Spass. eine der meistgestellten Fragen, die du als DJ bekommst, ist, was in deinem Job macht dir am allermeisten Spass? Jetzt gut, da gibt es natürlich viele positive Aspekte, es gibt natürlich auch ein paar sehr stressige Aspekte, aber das, was mir persönlich am meisten Spass macht, das ist, eine neue Musik zu finden, respektive Sounds entdecken von irgendwelchen unbekannten Produzenten, die aber auf einem dermassen hohen Niveau produzieren, dass du findest, wo zum Teufel haben die sich die letzten paar Jahre versteckt, und genau da haben wir so einen Track. Und zwar von einem Herrn namens Paul Cardos, heisst Main Theme, und auch der Remixer namens So Luna ist mir gänzlich unbekannt. Umso cooler finde ich es, dass ich dir den Track heute so oben vorstellen kann, der ist umwerfend. Also wie gesagt, ist der Paul Cardos mit Main Theme im So Luna Remix. Was für eine wunderbare Atmosphäre. Ein bisschen House, ein bisschen Trance und eine kleine Portion Acid House. Und schon hast du wirklich einen perfekten Club-Track. Das hier ist von der Lily Pittas. Sie ist Indonesierin, genau gesagt kommt sie aus Jakarta. Und könnte wirklich so einer von diesen Shooting-Stars werden, zumindest im Progressive-House-Bereich, weil gerade vor 2 Monaten hat sie gerade ein Release gehabt auf dem John Digweed's Bedrock-Label. Und die Liste führt seitdem wirklich sich sofort. Mal schauen, was da wird. Das ist ihre neue Scheibe und heisst, dass sie Flying Away rausgekommen die Woche auf Stripped Music. Hintergrundinfos zu der heutigen Show durch den Podcast und Download und Playliste findest du besser auf .ch/mentalx. City. Gut, dabei muss man dazu sagen, der Kevin Joss ist ursprünglich Tschech, genauer gesagt kommt er aus Prag. Dort schafft er unter anderem als Drummer, Jazzmusiker, Filmkomponist und natürlich Produzent und DJ. Die Liste von dem, was er macht, ist unfassbar groß. Trotzdem kennen ihn eigentlich nur absolute Insider. Bis vor eineinhalb Jahr ist Kevin Joss bei mir komplett durchgegangen. Aber er hat schon damals ein paar sehr starke Releases gehabt, unter anderem auf Mobile Records, das Label von der Anja Schneider. Und neu ist er beim Koi auf dem Label, nämlich auf Aswara Music. Ja, das Label mit der Miezenkatze. Und hey, wenn wir schon gerade beim Koi sind, da ist morgens oben im Clubland Schweiz, genauer gesagt, naja, wo dann auch sonst, im Hive Club natürlich. Mehr Veranstaltungstipps dann in gut eineinhalb Stunden. Das da ist, wie gesagt, der Kevin Joss mit Ain't You Got Me. We'll be right back. SRF Virus Essential Human. The King Strikes Back und Langhaar, wo der King Unique seine letzten Tracks produziert hat. Gut, wenn er nicht irgendwo auf der Welt an irgendwelchen Ausgrabungsstätten ist, er ist Archäolog von Beruf, dann hockt er doch hin und wieder mal im Studio, aber nur, weil es wirklich richtig, richtig coole Remixes sind, wie genau das da. Ist nämlich vom Jeremy Olander Shuttle im Original und dann hat dann der King Unique angefragt, so, okay, neben deinen ganzen Ausgrabungen möchtest du nicht einfach wieder mal einen Sound machen oder einen Track remixen, und er hat es gemacht. Und das ganz nebenbei gibt den Charme von den Golden Rave Days wieder aufleben. Und genau so heisst der Track, nämlich auch King's Unique Rave 94 Remix. Mental X bei SRF Virus. Ja, ich habe jetzt gerade einen ganz fetten Backflash gekriegt. Erinnert doch sehr stark an die frühen Progressive House Sachen aus England. Ja, magst du dich vielleicht erinnern an Left Field, Spooky Orbital und natürlich Underworld. Das ist genau der Sound und so soll es auch tönen. Das ist Proveroy und so mit Kolibris. Pradeep. Das ist ein Geist mit einem Sissi. Du hörst SRF Virus. Es ist kurz nach der Nacht. Die Hintergrundinfos zu der heutigen Episode Mentalix Electronic mit dem Namen King's Epochs and Toccata findest du auf srf.ch/mentalix. Gerade nach der Sendung bekommst du den Podcast und Playlist und selbstverständlich kannst du den Podcast auch gratis downloaden auf iTunes und auf der SRF Virus App. So, also nächstes machen wir einen großen Schritt nach Malta. Jetzt wirst du sagen, was? Malta? Malta? Malta und Techno? Naja, okay. Eigentlich ist er ein gebürtiger Israeli, ich rede natürlich von Guy J. Der hat diese Woche gerade seine neue EP Airborne an den Start gebracht. Hey, und umwerfen. Naja, halt, Guy J. Das geht als nächstes hier bei mir am Mentalix. Schönes Wochenende. so. Oder einfach anders gesagt, extrem warme Sounds von aussergewöhnlich kühlen Winter oben, oder? Also heute ist schon irgendwie ziemlich freezy, selbst hier im Studio. Gut, das hält bekanntlich nicht allzu lange, weil so Heiztechnik einerseits mal sehr auf. Und außerdem gehen wir jetzt eine richtig, naja, so ein sehr knackiger Acid House. Aber vorher sieht man noch das meisterliche Deep Trance Ding rein. Das ist der Guy J, Track Nummer 2 vom Album, nämlich Aurora. Hi, this is John Bigley. You're listening to Virus Radio with Mental X.

für eine sensationelle Mixtur. After House, House, Trance Music und eine anständige Portion Techno, ohne dabei zu aggressiv zu wirken. Chris Stereo und Matt Black, zweiter kommt aus Griechenland und das ist ihr Space Funk. We'll be right back.

sind wir in der wunderbaren Welt vom russischen Techno angelangt. Gut, es gibt ja Russen-Techno und Russen-Techno. Auf der einen Seite haben wir seit gut 15 Jahren so Acts wie zum Beispiel Popov ist einer von denen, der super populär ist. Der wiederum tut allerdings schon extrem harzige, sehr technoide, minimalistische Techno-Spiele. Ivanji wurde in eine andere Richtung auch kombiniert. Das Ganze Elektro- und Techno-Ding, ein bisschen mit sphärischen Sounds und nimmt dem Ganzen irgendwie einfach, oder gibt es dem Ganzen ein bisschen Sexiness. Es ist kurz nach der 9, das ist SRF Virus, das ist Mental X Electronic, heute frei mit dem Thema Kings Epoch und Toccato. Brandneue Sounds hat er vorgestellt, bis jetzt schon vom King Unique, sprich von Matt Thomas, eine Legende von der britischen Dance-Music. Dann hat er noch Tracks vorgestellt vom Tschech, von Kevin Jost und Sole steht noch an. Ja, der Parkett-Labelchef aus Stuttgart, der hat eine neue EP am Start und sie ist richtig, richtig, richtig gut. Und darum hören wir gerade drin als nächstes hier. SRF Virus. Essential Tune. See you. Vom Sole Guete. Seine neue EP Epoca ist wirklich meisterlich. Der zweite Track, den hörst du eben, wie gesagt, gerade jetzt. Und es ist natürlich schon so, 2006, wo alles irgendwie in dem sterilen Minimal-Techno verschwunden ist, hat er gefunden, so, es muss doch auch anders gehen. Hat aber Minimal-Techno produzieren, hat ihn aber dann sehr melodisch gestaltet und hat natürlich dann auch aus ihrer Heimatstadt, sprich Stuttgart, ein Gesicht gegeben, zumindest im Techno- und im elektronischen Club-Musikbereich. Wirklich spektakulär und Hintergrundinfos zu Sole bekommst du online auf srf.ch/mentlinks. Dann nach der Sendung kannst du dort auch die heutige dreistündige Show gratis als Podcast downloaden. Den Podcast bekommst du natürlich wie gewohnt auch auf iTunes und auf der SRF Virus App. So, und mit den letzten zwei Tagen vorbereitet habe die heutige Show, habe ich gefunden, so, was läuft denn partytechnisch so das Wochenende? Und du weißt, ich schicke die wirklich nur an Sachen, wo ich mir zu 99% sicher bin, dass sie richtig fett sind. Und hey, genau eine einzige Veranstaltung habe ich gefunden. Gut, man muss natürlich auch sagen, es ist Ende Monat und das spürst du beim Ausgangsverhalten natürlich sehr, sehr stark. Da setzt niemand auf einen grossen Headliner. Gut, ein Club, der kann sich das natürlich erlauben. Und zwar der Hive Club in Zürich. Morgen so haben sie den Mastermind und wirklich eine Ikone von der spanischen Technokultur, der Suara-Lebenschef, nämlich der Koyu am Start. Unterstützung bekommt er unter anderem von Emmanuel Satier und von den Locals von Animal Trainer. Das mitunter wirklich das Highlight vom Partywochenende. Alles andere ist, naja, sag mal, da kannst du auch irgendwie privat in eine Beizgehen, in eine Bar, etwas trinken oder so. Aber wenn du noch klappen, dann waren sie oben zu Colin und Suara Music ins Hive. We'll be right back.

das? I Can Show You heisst der Track und das ist wirklich so eine Definition vom zweiten Disco Progressive House. Nein, wir reden hier nicht von Progressive Trance. Zu dem Begriff Progressive Trance habe ich sowieso ein total ambivalentes Verhältnis, weil aus meiner Sicht gibt es das gar nicht. Das ist nur eine reine Erfindung von irgendwelchen Goa-Hippies gesehen, die gefunden haben, ja nein, wir möchten unsere Musik Special nennen und heute nennen sie es Progressive Trance, was eigentlich total abwertend ist. Trance ist grundsätzlich progressive. Sonst wäre es ja kein Trance. Naja, egal, ewige Diskussionen mit den Hippies führe ich grundsätzlich nicht. Also next kommt ein richtiger Klassiker, ein Shake-Klassiker, lass dich überraschen. and Toccato. Das Thema von der heutigen Episode Mentlix Electronic. Naja, noch 8 Minuten haben wir. Heute hast du Sounds gehört, hast du später eingeschaltet von King Unique, von Sole, von Kevin Yost und noch vieles, vieles mehr. Das hier als Closer spiele ich Ray Martin, sehr populär in den 90er Jahren als Techno-Sängerin. Benennen wir es jetzt einfach mal so. Man hat sie sehr oft ins Studio geholt, zum Elektronika zu besingen. Zum Beispiel Orbital haben sie verwendet, Leftfield hat sie verwendet. Oder auch hier, Peter Jürgens ist ein deutscher Produzent. Der Track ist aus dem Jahr 2006. So, ich hoffe, ich konnte mit der heutigen Episode Mentlix Electronic eine kleine Freude machen und dir den Sound fürs Wochenende bereitstellen. Genauer gesagt, bereitgestellt ist in einer guten Stunde auf srf.ch/mentlix und auf iTunes. Dort findest du dann selbstverständlich auch noch eine Playlist von der heutigen Show. So, das nächste Mal, wenn wir uns hören, sprich in einer Woche, haben wir natürlich offiziell, inoffiziell meteorologische Frühlingsanfang, aber viel wärmer wird es nicht werden, sehe ich schon. Naja, okay, wir hören uns am nächsten Freitag, wenn du magst. Ab der 7. bin ich wieder live hier hinter den Turntables im Studio, um einen Anschlag und natürlich dich ins Wochenende zu begleiten. Und jetzt sage ich, komm, gute Nacht, bis dann. Ciao, ciao. never made it. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.